Überraschend kann man es finden, dass die großen Fragen im Vermittlungsausschuss nicht die Höhe des Arbeitslosengeldes betrafen, nicht die Frage der Sanktionen, der Kinder, der Anrechnung von Vermögen. Die erste große Frage war stattdessen, wie werden die Steuersenkungen finanziert? Und die zweite, sind die Kommunen oder der Bund für Arbeitslose zuständig? Fragen nach Gerechtigkeit und dem Leid der Individuen wurden vor allem deshalb nicht gestellt, weil man sie für gestrig hielt. Alles, was den Markt freier machte und den Unternehmern zugute kam, nannte sich modern, weil man daran glaubte, dass es Unternehmen nur gut genug gehen müsse, damit alles funktioniere. Alles, was Arbeitern Sicherheit, Planbarkeit und Schutz geben sollte, hielt man für rückständig. Kommunikationsstrategisch war das genial, denn man schlug die Beschützer der Arbeiterinnen mit ihren eigenen Waffen. Linke Politik hatte immer bedeutet, progressiv zu denken, voranzugehen. Und plötzlich bedeutete Linkssein das Beharren. Wer links war, wollte, dass der Arbeitsmarkt so blieb, wie er war. Wer links war, sträubte sich gegen die Veränderung, gegen das, was als modern galt.